hat geklopft. Also vielleicht später, Lachmann. Herein. Mach doch mal auf, Michaeline, sieh mal nach. Ja, Papa. Ist. Eine Dame, Papa. Modell wahrscheinlich, ich brauche keins. Könnte ich mit Herrn Professor sprechen? Was wünschen Sie denn, wenn ich fragen darf? Wohnt denn Professor Kramer nicht hier? Ja, ich heiße Kramer. Treten Sie ein. Ach, wenn Sie erlauben, bin ich so frei. Also Kinder, geht mal in euer Museum. Ihr wollt doch ins Museum. Um 12 Uhr, Lachmann, erwarte ich Sie. Hä? Auf Wiedersehen, Herr Professor. Auf Wiedersehen. Bis nachher, Kinder, ja. Mit wem habe ich die Ehre? Stehe zu Diensten. Herr Professor, ich bin die Lise Bench. Ich komme in einer heiklen Sache. Bitte, bitte, bitte, setzen Sie sich. Sie sind Modell, hm? Oh nein, Herr Professor, da täuschen Sie sich. Ich habe das Gott sei Dank nicht nötig. Na, was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches? Das wollen Sie gleich so wissen? Schlank weg? Ich darf mich wohl ein bisschen verschnaufen, nicht wahr? Mich nämlich sehr echauffiert. Erst wollte ich ja unten schon wieder umkehren, aber schließlich fasste ich mir doch ein Herz. Bitte, bitte, bitte, sobald es Ihnen beliebt. Nein, dass Sie auch sowas von mir denken. Sehe ich denn wirklich aus wie ein Modell? Es kommt darauf an, wer Sie malen will. Unter Umständen können wir alle Modelle sein. Wenn Sie glauben, dass das einen Makel einschließt, dann kann das durchaus nur auf einem Irrtum beruhen. Nein, wissen Sie was, ich fürchte mich förmlich. Also bitte, was wünschen Sie? Ich kann Ihnen die Versicherung geben, es wird Ihnen hier kein Haar gekrümmt. Arnold hat auch solche Angst vor Arnold? Sie. Arnold? Was heißt das? Wie heißt der Mensch? Nein, aber auch wie Sie gucken, Herr Kramer. Da mache ich mich lieber schnell wieder fort. Arnold macht auch immer solche Augen und... Arnold? Aber Herr Kramer, ich bitte, es tut ja nichts weiter. Dann kann ja die Sache auf sich beruhen. Ich bin ohne Wissen der Eltern hier. Es ist, wie gesagt, eine heikle Sache. Ich spreche dann lieber gar nicht davon. Ich sehe Sie da heute zum ersten Mal. Sie müssen mich deshalb schon gütig entschuldigen. Ich habe einen Sohn, der Arnold heißt. Wenn Sie von Arnold Kramer reden... Ich rede von Arnold Kramer, gewiss. Na gut, das wundert mich ja nicht. Was wissen Sie also von ihm zu berichten? Ach, dass er so dumm ist und so verrückt und dass er mich immer nicht zur Ruhe lässt. So, inwiefern? Wie meinen Sie denn das? Nur weil er mich immer lächerlich macht. Ich kann ihn doch partout nicht zur Vernunft bringen. So, ja, das ist schwer, das glaube ich wohl. Ich habe ihm gesagt, geh nach Hause, Arnold. Ist nicht. Er hockt die ganze Nacht. Also war er bei Ihnen die letzte Nacht? Na, es bringt ihn ja eben kein Mensch vom Flecke. Papa hat's versucht. Mama hat's versucht. Unsere Herren vom Stammtisch haben's versucht. Ich habe es versucht. Es ist aber alles ganz umsonst. Er sitzt nur und glupscht immer, so wie Sie. Und eh nicht der letzte Gast hinaus ist, rührt und rückt er sich nicht vom Platze. Ihr Vater ist Gastwirt? Restaurateur. Und die Herren vom Stammtisch, wer sind denn die? Assessor Schnabel, Baumeister Zien, mein Bräutjam und mehrere andere Herren. Und die haben sich auch alle Mühe gegeben, ihn, was man so sagt, hinaus zu befördern? Sie nennen ihn immer den Marabu. Das ist so ein Vogel, wissen Sie ja. Sie meinen, er sähe genauso aus. Ja, das war ich. Die Herren vom Stammtisch, die sind wohl sehr lustig. Ach, riesig. Zum Totlachen. Arnold isst immer so viel Brot. Das steht doch so gratis herum auf den Tischen. Da haben sie neulich einen Korb aufgehängt, gerade über dem Platz, wo er immer sitzt. Das ganze Lokal hat gewirrt förmlich. Also, und da sitzt mein Sohn an demselben Tisch? Oh nein, das duldet mein Bräutigam schon gar nicht. Er hockt immer ganz allein für sich. Aber weil er sich manchmal ein Blättchen herausnimmt und immer so hämisch herüberschielt, da passt das den Herren manchmal nicht. So, er dürfte nicht zeichnen, meinen die Herren. Ne? Ja, weil es bloß immer Fratzen sind. Das muss man sich doch verbitten, Herr Kramer. Er hat mir mal eine Zeichnung gezeigt. So ein kleiner Hund und so viele große. Das war so gemein, ganz schauderhaft. Sie sind also ein Gemüt, wie man so sagt. Na, wenn ich Sie recht begreife, mein Fräulein, so ist mein Sohn, wie soll ich das sagen? Er ist in Ihrem Haus so eine Art Hans Wurst, aber einer, dem man doch lieber los ist. Also was soll ich nur aber tun bei der Sache? Herr Kramer, ich habe solche Angst vor ihm. Er lauert mir immer auf an den Ecken. Und dann werde ich ihn stundenlang nicht los. Und dann ist mir zumute, wahrhaftig in Gott, als ob er mir könnte mal was antun. So? Hat er Sie jemals direkt bedroht? Nein, das gerade nicht. Aber trotzdem, es liegt so in seiner Art. Mir wird manchmal Angst. Plötzlich, wenn ich ihn ansehe. Auch wenn er so sitzt und sich ganz versinnt. So stundenlang sitzt er und spricht keinen Ton. Wie gar nicht bei sich die halbe Nacht. Und Sie, Sie haben wohl auch nichts für ihn übrig, was? Ach, du mein Himmel, sicherlich nicht. Gut. Wünschen Sie Arnold hier zu begegnen? Um Christi willen, auf keinen Fall. Es ist Punkt 11. Es hat geklingelt. Auf 11 ist er hierher bestellt. Bitte, bitte gehen Sie hier hinaus, da über die kleine Treppe. Kann Ihnen die Versicherung geben, was irgend an mir liegt, das soll geschehen.